1624. Der Feldhauptmann Oxenstierna wirbt in Dalarne Truppen für den Feldzug in Polen. Der Marketenderin Anna Vierling, bekannt unter dem Namen Mutter Courage, kommt ein Sohn abhanden. Wie soll man sich hier eine Mannschaft zusammenlesen? Feldwebel, ich denke schon mitunter an Selbstmord. Bis zum 12. soll ich dem Feldhauptmann 4 Fähnlein hinstellen und die Leute hier herum sehen so voll Bosheit, dass ich keine Nacht mehr schlafe. Da gibt's kein Manneswort, kein Treu und Glauben, kein Ehrgefühl. Ich habe mein Vertrauen in die Menschheit verloren, Feldwebel. Man merkt, es ist so lange kein Krieg gewesen. Frieden, das ist nur Schlamperei. Erst der Krieg schafft Ordnung. Du, da kommt ein Planwagen. 2 Weiber und 2 junge Burschen. Wenn das wieder nichts ist, stelle ich mich nicht weiter in den Appellwind hin, das sage ich dir. Guten Morgen, Herr Feldwebel. Guten Morgen, ihr Leute. Wer seid ihr? Geschäftsleut. Ihr Hauptleut, lasst die Trommel ruhen und lasst euer Fußvolk halten an. Mutter Courage, die kommt mit Schuhen, in denen's besser laufen kann. Mit eure Papiere? Papiere? Das ist doch die Mutter Courage. Nie von gehört. Warum heißt die Courage? Courage heißt ich, weil ich den Ruin gefürchtet habe, Feldwebel, und bin durch das Geschützfeuer von Riga gefahren mit 50 Brotlaib im Wagen. Sie waren schon angeschimmelt, es war höchste Zeit, ich habe keine Wahl gehabt. Name? Anna Vierling. Also, dann heißt ihr alle Vierling. Wieso, ich heiße Vierling, die nicht? Ich denke, das sind alles Kinder von dir. Sind auch, aber heißen sie deshalb alle gleich? Der zum Beispiel heißt Eilif Nojotski. Mhm. Warum? Sein Vater hat immer behauptet, er heißt Kojotski oder Mojotski. Der Junge hat ihn noch gut im Gedächtnis, nur das war ein anderer, den er im Gedächtnis hat. Ein Franzose mit einem Spitzbart. Aber sonst hat er vom Vater die Intelligenz geerbt. Der konnte einem Bauern die Hose vom Hintern wegziehen, ohne dass der was gemerkt hat. Und so hat eben jedes von uns seinen Namen. Die heißt Katrin Haupt. Eine halbe Deutsche. Sie ist stumm. Du bist aus Bamberg in Bayern? Wie kommst du hierher? Ich kann nicht warten, bis der Krieg gefälligst nach Bamberg kommt. Und jetzt, meine Herren Offizier, brauchen Sie nicht eine gute Pistole oder eine Schnall. Die Ihre ist schon abgewetzt, Herr Feldwebel. Ich brauche was anderes. Ich sehe, die Burschen sind wie die Birken gewachsen. Runde Brustkästen, stämmige Haxen. Warum drückt sich das vom Heeresdienst, möchte ich wissen. Nicht zu machen, Feldwebel. Meine Kinder sind nicht für das Kriegshandwerk. Was hast du gegen den Heeresdienst? Ihr wollt ihn mir zur Schlachtbank führen. Ich kenne euch. Ihr kriegt 5 Gulden für ihn. Zunächst kriegt er eine schöne Kappe und Stulpenstiefel. Ne? Komm, geh mit angeln, sagt der Fischer zum Wurm. Vorher hast du eingestanden, du lebst vom Krieg. Aber wie soll Krieg sein, wenn es keine Soldaten gibt? Das müssen nicht meine sein. Heißt dich Courage, hey, und fürchtest den Krieg, deinen Brotgeber. Deine Söhne fürchten ihn nicht. Ich fürchte keinen Krieg. Und jetzt fahren wir weiter. Es ist nicht alle Tage Krieg. Ich muss mich tummeln. Du kannst dir die Schnalle ja wenigstens anschauen, Feldwebel. Die guten Leute leben vom Geschäft, nicht? Hey, ihr! Der Feldwebel will die Schnalle kaufen. Einen halben Gulden. Wert ist so eine Schnalle 2 Gulden. Sie ist nicht neu. Da ist so ein Wind. Ich muss sie in Ruhe studieren. Komm, da hinter dem Wagen ist windstill. Ich find's nicht zugig. Vielleicht ist sie einen halben Gulden wert. Es ist Silber. Es sind solide 6 Unzen. 10 Gulden auf die Hand, Eilif. Und ein mutiger Mensch bist du und kämpfst für den König. Und die Weiber reißen sich um dich. Komm, Gleich, Katrin, gleich. Der Herr Feldwebel zahlt noch. Und jetzt fahren wir weiter. Wo ist Eilif? Der ist mit dem Werber weg. Du einfältiger Mensch. Ich weiß, du kannst nicht reden, du bist nicht schuldig. So geht es eben. Soldat ist nicht das Schlechteste. Du willst vom Krieg leben, aber dich und die Deinen willst du draußen halten, wie? Jetzt musst du mit deinem Bruder den Wagen ziehen, Katrin. Ich will vom Krieg leben. Wird ihm wohl müssen auch was geben. In den Jahren 1625 und 26 zieht Mutter Courage im Tross der schwedischen Heere durch Polen. Vor der Festung Wallhof trifft sie ihren Sohn wieder. Glücklicher Verkauf eines Kapauns und große Tage des kühnen Sohnes. 60 Heller für seinen jämmerlichen Vogel? Jämmerlichen Vogel? Dieses fette Vieh? Dafür soll ein Feldhauptmann, wo verfressen ist, bis dort hinaus nicht 60 Hellerchen zahlen können? Solche Grieche ein Dutzend für 10 Heller gleich ums Eck. Was? Wo Belagerung ist und also ein Hunger, dass die Schwarten krachen? 50 Heller für einen riesigen Kapauen bei Belagerung? Wir werden doch nicht belagert, sondern die anderen. Wir sind die Belagerer. Das muss doch in ihren Kopf endlich hinein. Aber zu fressen haben wir auch nichts. Ja, weniger als die in der Stadt drin. Und ich habe einen Kapauen und soll ihn für 40 Heller ablassen? Für 30, nicht für 40. Ich habe gesagt, für 30. Na, der Feldhauptmann wird ihn in den Kopf abreißen, wenn nichts auf dem Tisch steht. Sehen Sie, was ich da mache? Da habe ich ein Stück Rindfleisch. Das brate ich. Braten Sie es nur, das ist vom vorigen Jahr. Das ist von gestern Abend. Da ist der Ochs noch herumgelaufen. Ich habe ihn persönlich gesehen. Da muss er schon bei Lebzeiten gestunken haben. Ich koche es 5 Stunden lang, wenn es sein muss. Ich will sehen, ob es da noch hart ist. Nehmen Sie viel Pfeffer, dass der Herr Feldhauptmann den Gestank nicht riecht. Nun, mein Sohn Eilif, rein mit dir zu deinem Feldhauptmann und setz dich zu meiner Rechten. Denn du hast eine Heldentat vollbracht. Als frommer Streiter und für Gott getan, was du getan hast in einem Glaubenskrieg. Wir sind gekommen, ihnen ihre Seelen zu retten. Und was tun sie? Als unverschämte, verdreckte Saubauern uns ihr Vieh wegtreiben. Aber du hast ihnen Mores gelehrt. Da schenke ich dir eine Kanne Roten ein. Das trinken wir beide aus auf einen Hub. Und was willst du zu Mittag, mein Herz? Einen Fetzen Fleisch, warum nicht? Koch Fleisch! Und dann bringt er sich noch Gäste mit, wo nichts da ist. Psst, psst. Ich will lauschen. Bauernschinden macht hungrig. Jesus, das ist mein Eilif. Wer? Mein Ältester. 2 Jahre habe ich ihn aus den Augen verloren. Ist mir gestohlen worden auf der Straße. Und muss in hoher Gunst stehen, wenn ihn der Feldhauptmann zum Essen einlädt. Und was hast du zum Essen? Nix. Lass dir gut raten, nimm jetzt auf der Stelle den Kapauen. Er kostet 1 Gulden. Zu essen lernt, du Kochbestie, sonst erschlag ich dich. Gib her zum Teufel, du Erpresserin. Es ist ein Sündenpreis, 50 Heller. Ich sag 1 Gulden. Für meinen ältesten, den lieben Gast vom Herrn Feldhauptmann ist mir nichts zu teuer. Dann rupf ihn wenigstens, bis ich Feuer mach. Und jetzt, mein Sohn Eilif, bericht uns genauer, wie fein du die Bauern geschlenkt und die 20 Rinder gefangen hast. Hoffentlich sind sie bald da. In einem Tag oder 2 höchstens. Das ist rücksichtsvoll von meinem Eilif, dass er die Ochsen erst morgen eintreibt. Sonst hättet ihr meinen Kapauen überhaupt nicht mehr gegrüßt. Also, das war so. Ich habe erfahren, dass die Bauern unter der Hand in der Nacht hauptsächlich ihre versteckten Ochsen aus den Wäldern in ein bestimmtes Holz getrieben haben. Ich habe sie ruhig ihre Ochsen eintreiben lassen. Die, dachte ich, finden sie leichter als ich. Meine Leute habe ich lustig auf das Fleisch gemacht, habe ihnen 2 Tage lang die schmale Ration noch gekürzt, dass ihnen das Wasser im Maul zusammengelaufen ist, wenn sie bloß ein Wort gehört haben, das mit Füll angeht wie Fluss. Das war klug von dir. Vielleicht. Alles andere war eine Kleinigkeit. Nur, dass die Bauern Knüppel gehabt haben und 3-mal so viele waren wie wir und einen mörderischen Überfall auf uns gemacht haben. 4 haben mich in ein Gestrüpp gedrängt und mir mein Eisen aus der Hand gehauen und gerufen, ergib dich! Was tun, denke ich, die machen aus dir Hackfleisch. Was hast getan? Ich hab gelacht. Was hast? Gelacht. So ist ein Gespräch draus geworden. Ich verlege mich gleich aufs Handeln und sag, 20 Gulden für den Ochsen ist mir zu viel, ich biet 15. Als wollte ich zahlen. Sie sind verdutzt und kratzen sich die Köpfe. Sofort bücke ich mich nach meinem Eisen und hau sie zusammen. Not kennt kein Gebot. Ich wette, dein Vater war ein Soldat. Ein großer wäre ich. Meine Mutter hat mich gewarnt deshalb. Da kann ich ein Lied. Sing's uns. Wird's bald mit dem Essen. Es heißt, das Lied vom Weib und dem Soldaten. Das Schießgewehr schießt und das Spießmesser spießt und das Eiswasser frisst, die drin warten. Was könnt ihr gegen Eis? Bleibt weg, ist nicht weiß, sagte das Weib zum Soldaten. Doch der Soldat mit der Kugel im Lauf hörte die Trommel und lachte darauf. Marschieren kann nimmer mehr schaden, marschieren kann nimmer mehr schaden. Hinab nach dem Süden, nach dem Norden hinauf. Und das Spießmesser fängt er, und das Spießmesser fängt er mit Händen auf. Sagten zum Weib die Soldaten, ihr vergeht wie der Rauch und die Wärme geht auch und es wärmen uns nicht eure Taten. Ach, wie schnell geht der Rauch, Gott behüte ihn auch, sagte das Weib vom Soldaten. Was ist das? Die Alarmsicherheit allerhand in meiner Küche. Mutter, dass ich dich wiedersehe. Wo sind die anderen? Wohlauf, wie die Fisch im Wasser. So, du bist die Mutter. Ich hoffe, du hast noch mehr Söhne für mich wie den da. Wenn das nicht mein Glück ist, sitzt du da in der Küche und hörst, wie dein Sohn ausgezeichnet wird? Ja, ich hab's gehört. Da hast du. Weil ich die Ochsen gefangen hab? Nein, weil du dich nicht ergeben hast, wie die vier auf dich losgegangen sind und haben aus dir Hackfleisch machen wollen. Hab ich dir nicht gelernt, dass du auf dich Acht geben sollst? Weitere 3 Jahre später gerät Mutter Courage mit Teilen eines finnischen Regiments in die Gefangenschaft. Ihre Tochter ist zu retten, ebenso wie ihr Planwagen. Aber ihr redlicher Sohn stirbt. Was ist denn los? Die Katholischen! Ein Überfall! Die Katholischen! Um Gottes Willen, ich muss zum Feldhauptmann. Courage, ich komme nächste Tage mal herüber zu einer kleinen Unterhaltung. Halt, Sie haben Ihre Pfeife fliegen lassen! Nehmen Sie es mir auf! Ich brauche Sie! Gerade jetzt, wo wir ein bisschen verdient haben. Ja, dann gehe ich halt auch. Freilich, wenn der Feind schon so nah heran ist, müsste es gefährlich sein. Selig sind die Friedfertigen, heißt es im Krieg. Wenn ich einen Mantel überhätt. Ich leih keine Mäntel aus. Und wenn's das Leben kostet. Ich hab schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich bin besonders gefährdet wegen meinem Glauben. Da haben's einen Mantel. Ich tu's gegen mein besseres Gewissen. Laufen Sie schon. Schönen Dank. Das ist großartig von Ihnen. Aber vielleicht bleib ich noch besser sitzen hier. Ich möchte Verdacht erregen und den Feind auf mich ziehen, wenn ich laufend gesehen werde. Was machst denn du, Kathrin? Bist wohl übergeschnappt. Sollen sie dich entdecken und zur Hur machen? Da habe ich die Regimentskasse. Da habe ich Asche. Was schleppst du da, Schweizer Kass? Die Regimentskasse. Wirf sie weg, es hat sich ausgezahlt, Meister. Die ist mir anvertraut. Kathrin, halt still, ich reibe dir das Gesicht ein mit Asche. So, ein bisschen Dreck und du bist sicher. Ein Soldat, besonders ein katholischer, und ein sauberes Gesicht und gleich ist die Hur fertig. Jetzt mag's angehen, lass dich anschauen. Und nicht schlecht. Wie wenn du im Dreck gewühlt hättest. Zitter nicht, so kann dir nichts geschehen. Schweizer Kass, wo hast du die Kass gelassen? Ich dachte, ich gebe sie in den Wagen. Was, in meinen Wagen? Ja. So eine gottsträfliche Dummheit. Wenn ich einmal wegschaue, aufhängen tun sie uns alle drei. Und dann gebe ich's woanders hin oder flüchte mich. Hier bleibst du, das ist zu spät. Um Himmels Willen, die Fahne hängt noch da. Bosche, moi, mir fällt die schon gar nicht mehr auf. 25 Jahre habe ich die. Ich nehme sie herunter. Das ist schon der dritte Tag, dass ich hier faul herumsitze. Und der Herr Feldwebel, wo immer nachsichtig zu mir gewesen ist, möchte langsam fragen, wo ist denn der Schweizer Kass mit der Soldschatulle? Wenn du nicht wärst, Schweizer Kass, wär's leichter. Ich glaube, dass ich mir's gerecht habe. Ich habe ihnen gesagt, dass ich gegen den Antichrist bin, wo Hörner auf hat, und dass ich's gesehen habe, das linke Horn ist ein bisschen abgeschabt. Mitten im Verhör habe ich gefragt, wo ich Weihkerzen einkaufen kann, nicht so teuer. Sie haben mir's nicht geglaubt, aber sie haben keine Marketender beim Regiment. So haben sie ein Auge zugedrückt. Wir sind gefangen, aber so wie die Laus im Pelz. Die Sieg und Niederlagen der Großkopfigen oben und der von unten fallen nämlich nicht immer zusammen. Durchaus nicht. Im Allgemeinen kann man sagen, dass uns gemeinen Leuten Sieg und Niederlag teuer zu stehen kommen. Das Beste für uns ist, wenn die Politik nicht recht vom Fleck kommt. Schweizer Kass ist. Mir schmeckt's nicht. Wie soll der Feldwebel den Soldat auszahlen? Auf der Flucht wird kein Sold ausgezahlt. Doch, Sie haben Anspruch. Ohne Sold brauchen Sie nicht flüchten. Sie müssen keinen Schritt machen. Schweizer Kass, deine Gewissenhaftigkeit macht mir fast Angst. Ich habe dir beigebracht, du sollst redlich sein, aber es muss seine Grenzen haben. Ich gehe jetzt mit dem Feldprediger eine katholische Fahne einkaufen und Fleisch. Nur gut, dass Sie mir meinen Handel erlauben. Ein Händler wird nicht nach dem Glauben gefragt, sondern nach dem Preis. Und evangelische Hosen halten auch warm. Schweizer Kass, du lässt die Schatulle, wo sie ist, hörst du? Und gib auf deine Schwester Acht, die hat's nötig. Nicht mehr viel Tag, wo man in Hemdärmel in der Sonne sitzen kann. Die Blätter sind bereits gelb. Ich trinke nicht. Ich denk nach. Ich sollte die Schatulle doch wegbringen. Ich habe ein Versteck ausgefunden. Hol mir doch ein Glas voll. Ich geb's in das Maulwurfsloch am Fluss, bis ich's abhol. Ich hol's vielleicht schon heute Nacht gegen morgen zu ab und bring's zum Regiment. Was können die schon in 3 Tagen weit geflüchtet sein? Und der Herr Feldwebel wird Augen machen. Du hast mich angenehm enttäuscht, Schweizer Kass, wird er sagen. Ich vertraue dir die Kass an und du bringst sie zurück. Die Hälfte hast du verschütt. Was machst du für Faxen? Ich verstehe dich nicht. Ich möchte wissen, was du meinst. Ach, du meinst sicher gut, armes Tier. Kannst dich nicht ausdrücken. Wo ist die Schatulle? Ich nehme sie unterm Rock. Gleich komme ich wieder. Jetzt halt mich nicht auf, sonst werde ich böse. Ja, freilich meinst du es gut. Ach, wenn du nur reden könntest. So, jetzt sind wir wieder zurück. Was denn, was denn? Du bist ja ganz auseinander. Hat dir jemand was getan? Wo ist der Schweizer Kass? Erzähl's ordentlich, Katrin. Deine Mutter versteht dich. Was? Der Bankert hat die Schatulle doch weggenommen? Ich schlag's ihm um die Ohren, dem Heimtücker. Lass dir Zeit und quatsch nicht. Nimm die Hände, ich mag nicht, wenn du wie ein Hund jaulst. Was soll der Herr Feldprediger denken? Haben Sie den Schweizer Kass gefasst? Oh, lass mich los, ich hab nichts bei mir. Verrennt mir nicht das Schulterblatt, ich bin unschuldig. Wer gehört hierher? Ihr kennt euch. Wir? Woher? Ich kenne Sie nicht, ich habe mit Ihnen nichts zu schaffen. Ich habe hier einen Mittag gekauft, 10 Heller als Kost, versalzen was auch. Wer seid ihr, hä? Wir sind ordentliche Leute, das ist wahr. Er hat hier ein Essen gekauft, es war ihm zu versalzen. Und ihr seid sicher durstig. Ich hole euch ein Glas Branntwein. Keinen Branntwein im Dienst. Du Bursch hast was weggetragen, am Fluss hast du es versteckt. Der Rock ist dir so herausgestanden, wie du von hier weg bist. War es wirklich der? Ich glaube, er meinte den anderen. Ich habe einen Springen gesehen. Dem ist der Rock abgestanden. Ich bin der Falsche. Ich glaube auch. Es ist ein Missverständnis. Wir sind hinter der Regimentskasse vom 2. Finnischen her. Und wir wissen, wie der ausschaut, der sie in Verwahrung hat. Wir haben ihn 2 Tage gesucht. Du bist... Ich bin's nicht! Ja, und wenn du sie nicht rausrückst, bist du hin. Das weißt du. Also, wo ist sie? Er wird sie doch hergeben, wenn er sonst hin wäre. Auf der Stelle wird er sagen, ich hab sie. Da ist sie. Ihr seid die Stärkeren. So dumm ist er nicht. Red doch, du dummer Hund, der Herr Feldwebel gibt dir eine Gelegenheit. Wenn ich sie aber nicht habe. Dann komm mit, wir werden es herausbringen. Er wird sagen, so dumm ist er nicht. Und renkt dir nicht das Schulterblatt aus. Wir dürfen nicht aufkommen lassen, dass es unser Schweizer Kass ist. Sonst haben wir ihn begünstigt. Es ist nur eine Geldsache. Aber wo nehmen wir das Geld her? War die Yvette nicht da? Ich habe sie unterwegs getroffen. Sie hat schon einen Obristen aufgegabelt. Vielleicht kauft ihr der einen Marketenderhandel. Wollen Sie wirklich verkaufen? Woher soll ich das Geld für den Feldwebel nehmen? Und wovon wollen Sie leben? Das ist es. Liebe Courage, ich höre zufällig, Sie wollen Ihren Wagen verkaufen, Umstände halber. Ich werde reflektieren. Verpfänden, nicht verkaufen. Nur nichts Vorschnelles. So ein Wagen kauft sich nicht leicht wieder in Kriegszeiten. Ich weiß nicht, ob ich da Interesse habe. Was meinst du, Liebe? Ganz deiner Meinung, Liebe. Er wird nur verpfändet. Ich dachte, Sie müssen das Geld haben. Ich muss das Geld haben, aber lieber laufe ich mir die Füße in den Leib nach einem Angebot, als dass ich gleich verkaufe. Warum? Wir leben von dem Wagen. Ich weiß nicht, wenn es nur verpfändet ist. Du meinst doch auch, wir sollten gleich kaufen. Ich meine auch. Da musst du dir was aussuchen, was zu verkaufen ist. Vielleicht findest du es, wenn du dir Zeit lässt und dein Freund geht herum mit dir, sagen wir 1 Woche oder 2 Wochen, könntest du was Geeignetes finden? Wann wollen Sie denn zurückzahlen, wenn Sie das Geld kriegen? In 2 Wochen kann ich zurückzahlen, vielleicht in 1. Ich bin mir nicht schlüssig. Paul Dicherie, berat mich. Ich weiß, sie muss verkaufen, da habe ich keine Sorge. Und der Fähnrich, der Blonde, du kennst ihn, will mir das Geld gerne borgen. Was rätst du mir? Ich warne dich vor dem, das ist kein Guter, der nützt's aus. Ich habe dir gesagt, ich kaufe dir was, nicht, Hasel? Ich kann's nicht annehmen von dir. Freilich, wenn du meinst, der Fähnrich könnt's ausnützen, Poldi, ich nehm's an von dir. Das mein ich. Courage, schreiben Sie mir eine Quittung aus und dass der Wagen mein ist, wenn die 2 Wochen um sind, mit allem Zubehör. Wir gehen's gleich durch. Die 200 Gulden bringe ich später. Da musst du voraus ins Lager gehen, lieber. Ich komm nach. Ich muss alles durchgehen, damit nichts wegkommt aus meinem Wagen. Stiefel sind's aber wenige. Yvette, jetzt ist keine Zeit, deinen Wagen durchzugehen, wenn's deiner ist. Du hast mir versprochen, dass du mit dem Feldwebel redest wegen meinem Schweizer Gas. Da ist keine Minute zu verlieren. Ich höre, in einer Stunde kommt er vors Feldgericht. Nur noch die Leinenhemden möchte ich nachzählen. Du Hyänenviech, es geht um Schweizer Gas. Und kein Wort, von wem das Angebot kommt. Tu, als sei's dein Liebster in Gottes Namen, sonst sind wir alle ihn, weil wir ihm Vorschub geleistet haben. Und es müssen nicht gleich die ganzen 200 sein. Geh bis 150. Das reicht auch. Ist Ihr Geld? Ich bitte mir aus, dass Sie sich draußen halten. Sie werden Ihre Zwiebelsuppe schon kriegen. Lauf und handel nicht herum, es geht ums Leben. Ich lauf schon. Ich wollte Ihnen nichts reinreden, aber wovon wollen wir leben? Sie haben eine erwerbsunfähige Tochter auf dem Hals. Ich rechne mit der Regimentskasse, sieben Gescheiter. Die Spesen werden Sie ihm doch wohl bewilligen. Aber wird sie es richtig ausrichten? Sie hat doch ein Interesse daran, dass ich Ihre 200 ausgebe und sie den Wagen bekommt. Gott sei Dank sind Sie bestechlich. Die Bestechlichkeit ist unsere einzige Aussicht. Solange es die gibt, gibt's milde Urteilssprüche. Und sogar der Unschuldige kann durchkommen vor Gericht. Sie wollen nur machen für 200. Und es muss schnell gehen. Sie haben ihn immer länger in der Hand. Er hat gestanden, dass er die Schatulle gehabt hat. Sie haben ihm Daumenschrauben angelegt. Aber er hat sie in den Fluss geschmissen, wie er gemerkt hat, dass sie hinter ihm her sind. Die Schatulle ist futsch. Soll ich laufen und von meinem Obristen das Geld holen? Die Schatulle ist futsch? Wie soll ich da meine 200 wiederkriegen? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich muss nur einen Augenblick überlegen. Es kommt ein bisschen schnell. Was mache ich? 200 kann ich nicht geben. Geh und sag, ich gebe 120 Gulden. Sonst wird nichts draus. Da verliere ich auch schon den Wagen. Sie werden es nicht machen. Sag 120 oder es wird nichts draus. Sie müssen es wissen. Zerbrechen Sie nicht die Gläser. Es sind nicht mehr unsere. Der Schweizer Kass kommt zurück. Ich gebe auch 200, wenn es nötig ist. Dein Bruder kriegst du. Mit 80 Gulden können wir eine Hucke mit Waren vollpacken und von vorn anfangen. Es wird überall mit Wasser gekocht. Der Herr wird's zum Guten lenken, heißt es. Trocken sollen sie reiben. Sie machen's nicht. Der Einäugige hat gleich weggehen wollen, weil es keinen Wert hat. Er hat gesagt, er erwarte jeden Augenblick, dass die Trommeln gerührt werden. Dann ist das Urteil gesprochen. Ich habe 150 geboten, er hat nicht einmal mit den Achseln gezuckt. Sag ihm, ich gebe die 200. Lauf! Wahrscheinlich habe ich zu lange gehandelt. Jetzt haben Sie es geschafft, mit dem Handel, und dass Sie Ihren Wagen behalten. 11 Kugeln hat er gekriegt, sonst nix. Sie verdienen es nicht, dass ich mich überhaupt noch um Sie kümmere. Aber ich habe aufgeschnappt, dass Sie nicht glauben, die Kasse ist wirklich im Fluss. Sie haben einen Verdacht, sie ist hier. Überhaupt, dass Sie eine Verbindung mit ihm gehabt haben. Sie wollen ihn herbringen, ob Sie sich verraten, wenn Sie ihn sehen. Ich warne Sie, dass Sie ihn nicht kennen. Sonst seid ihr alle dran. Sie sind dicht hinter mir. Da ist einer, von dem wir nicht seinen Namen wissen. Er muss aber notiert werden, dass alles in Ordnung geht. Bei dir hat er eine Mahlzeit genommen. Schau ihn dir an, ob du ihn kennst. Na, kennst du ihn? Nein. Was? Du hast ihn nie gesehen, wo er bei dir eine Mahlzeit genommen hat? Na ja, hebt ihn auf. Gebt ihn auf den Schindanger. Er hat keinen, der ihn kennt. Mutter Courage singt das Lied von der großen Kapitulation. Ich kenne sie. Sie haben einen Zahlmeister von den Evangelischen bei sich gehabt, wo sich verborgen hat. Beschweren Sie sich lieber nicht? Doch, beschwere ich mich. Ich bin unschuldig. Und wenn ich es zulasse, schaut's aus, als ob ich ein schlechtes Gewissen hätte. Sie haben mir alles mit die Säbel zerfetzt im Wagen und 5 Taler Buß für nix und wieder nix abverlangt. Ich rate Ihnen zum Guten, halten Sie das Maul. Ich beschwere mich. Wie Sie wollen. Dann warten Sie, bis der Herr Rittmeister Zeit hat. Wo ist der gottverdammte Hund von einem Rittmeister, wo mir das Trinkgeld unterschlagt und versauft mit seinem Menscher? Halt's Maul, du kommst in Stock. Haben Sie ihm kein Trinkgeld gezahlt? Er hat den Gaul vom Obristen gerettet und kein Trinkgeld bekommen. Er ist noch jung und nicht lang genug dabei. Ich verstehe, dass Sie einen Zorn haben. Ich leid's nicht. Reden Sie nicht. Ich vertrage keine Ungerechtigkeit. Da haben Sie recht. Aber wie lang? Wie lang vertragen Sie keine Ungerechtigkeit? Wenn er kommt, zerhack ich ihn. Der Rittmeister kommt gleich. Hinsetzen! Er sitzt schon. Sehen Sie, was habe ich gesagt? Sie sitzen schon. Ja, die kennen sich aus in uns und wissen, wie sie es machen müssen. Hinsetzen und schon sitzen wir. Und im Sitzen gibt's kein Aufruhr. Uns haben sie allen unsere Schneid abgekauft. Warum? Wenn ich aufmuck, möchte ich das Geschäft schädigen. Ich werde Ihnen was erzählen von der großen Kapitulation. Einst im Lenze meiner jungen Jahre dacht auch ich, dass ich was ganz Besonderes bin. Nicht wie jede beliebige Häuslertochter mit meinem Aussehen und Talent und meinem Drang nach Hören. Und bestellte meine Suppe ohne Haare. Und von mir, sie hatten kein Gewinn, kein Gewinn. Alles oder nichts, jedenfalls nicht den Nächstbesten. Jeder ist eines Glückes Schmied. Ich lass mir keine Vorschriften machen. Doch vom Dach kein Star, Pfiff war bei Jahr. Und du marschierst in der Kapelle im Gleichschritt langsam oder schnell und blasest deinen kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt das Ganze schwenkt. Der Mensch denkt, Gott lenkt, keine Ritt davon. Und bevor das Jahr war abgefahren, lernte ich zu schlucken meine Medizin. Zwei Kinder auf dem Hals und bei dem Brotpreis und was alles verlangt wird. Als sie einmal mit mir fix und fertig waren, hatten sie mich auf dem Arsch und auf den Knien. Man muss sich stellen mit den Leuten, eine Hand wäscht die andere, mit dem Kopf kann man nicht durch die Wand. Doch vom Dach der Star pfiff noch kein Jahr und sie marschiert in der Kapelle im Gleichschritt langsam oder schnell und bläset ihren kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt das Ganze schwenkt. Der Mensch denkt, Gott lenkt, keine Ritt davon. Viele sah ich schon den Himmel stürmen und kein Stern war ihnen groß und weit genug. Der Tüchtige schafft es, wo ein Wille ist, ein Weg. Wir werden den Laden schon schmeißen. Doch sie fühlten bald beim Berg auf Berge türmen, wie doch schwer man schon an einem Stroh trug. Man muss sich nach der Decke strecken. Und vom Dach der Star pfiff war bei Jahr und sie marschieren in der Kapelle im Gleichschritt langsam oder schnell und bläset ihren kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt das Ganze schwenkt. Der Mensch denkt, Gott lenkt, keine Ritt davon. Leck mich am Arsch. Wart auf mich. Der Rittmeister ist gekommen, jetzt können Sie sich beschweren. Ich hab's mir anders überlegt. Ich beschwer mich nicht. Vor der Stadt Ingolstadt in Bayern wohnt die Courage, dem Begräbnis des gefallenen kaiserlichen Feldhauptmanns Tilly bei. Es finden Gespräche über Kriegshelden und die Dauer des Krieges statt. Der Feldprediger beklagt, dass seine Talente brach liegen und die stumme Katrin kommt nicht so, wie sie war, vom Einkauf zurück. Man schreibt das Jahr 1632. Jetzt setzt sich der Trauerzug in Bewegung. Also mir tut so ein Feldhauptmann oder Kaiser leid. Er hat sich vielleicht gedacht, er tut was Übriges und was, wovon die Leute reden noch in künftigen Zeiten und kriegt ein Standbild. Zum Beispiel, er erobert die Welt. Das ist ein großes Ziel für einen Feldhauptmann. Er rackert sich ab und dann scheitert es am gemeinen Volk, was vielleicht ein Krug Bier will und ein bisschen Gesellschaft nichts Höheres. Die schönsten Pläne sind schon zuschande geworden durch die Kleinigkeiten von denen, wo sie ausführen sollten. Denn die Kaiser selber können ja nichts machen. Sie sind angewiesen auf die Unterstützung von ihren Soldaten und dem Volk. Courage, ich gebe Ihnen recht. Bis auf die Soldaten, die tun, was sie können. Mit denen da draußen zum Beispiel getraue ich mich 100 Jahre einen Krieg nach dem anderen zu machen und zwei auf einmal, wenn es sein muss. Und ich bin kein gelernter Feldhauptmann. Dann meinen Sie nicht, dass der Krieg ausgehen könnte? Weil der Feldhauptmann hin ist? Seien Sie nicht kindisch. Solche finden sich ein Dutzend. Helden gibt's immer. Sie, ich frage Sie das nicht nur aus Hetz, sondern weil ich mir überlege, ob ich Vorräte einkaufen soll, was gerade billig zu haben sind. Aber wenn der Krieg ausgeht, kann ich sie dann wegschmeißen. Ich möchte sagen, den Frieden gibt's im Krieg auch. Er hat seine friedlichen Stellen. Der Krieg befriedigt nämlich alle Bedürfnisse, auch die friedlichen darunter. Dafür ist gesorgt, sonst möchte er sich nicht halten können. Im Krieg kannst du auch kacken wie im tiefsten Frieden und zwischen dem einen Gefecht und dem anderen gibt's ein Bier und sogar auf dem Vormarsch kannst du einen Nicker machen auf dem Ellbogen. Das ist immer möglich im Straßengraben. Dir mag ein Bein abgeschossen werden, da erhebst du zuerst ein großes Geschrei, als wär's was, aber dann beruhigst du dich und kriegst Schnaps und am End hüpfst du wieder herum und der Krieg ist nicht schlechter dran als vorher. Und was hindert dich, dass du dich vermehrst inmitten all dem Gemetzel hinter einer Scheun oder woanders, davon bist du nie auf die Dauer abzuhalten. Und dann hat der Krieg deine Sprösslinge und kann mit ihnen weiterkommen. Nein, der Krieg findet immer einen Ausweg. Warum soll er aufhören müssen? Da kaufe ich also die Waren. Ich verlasse mich auf sie. Kathrin! Jesus, die wart doch auf den Frieden. Ich habe ihr versprochen, sie kriegt einen Mann, wenn Frieden wird. Kathrin, sei doch vernünftig. Der Krieg geht noch ein bisschen weiter und wir machen noch ein bisschen Geld. Da wird der Friede umso schöner. Du gehst in die Stadt, das sind keine 10 Minuten, und holst die Sachen im Goldenen Löwen. Die wertvollen, die anderen holen wir später mit dem Wagen. Es ist alles ausgemacht, der Herr Regimentsschreiber begleitet dich. Die meisten sind beim Begräbnis vom Feldhauptmann, da kann dir nichts geschehen. Mach's gut, lass dir nichts wegnehmen. Denk an deine Aussteuer. Können Sie sie mit dem Schreiber gehen lassen? Sie ist nicht so hübsch, dass sie einer ruinieren möchte. Wie Sie so Ihren Handel führen und immer durchkommen, das habe ich oft bewundert. Ich verstehe es, dass man sie Courage geheißen hat. Die armen Leute brauchen Courage. Schon, dass sie Kinder in die Welt setzen, zeigt, dass sie Courage haben, denn sie haben keine Aussicht. Sie müssen einander den Henker machen und sich gegenseitig abschlachten, wenn sie einander da ins Gesicht schauen wollen. Das braucht wohl Courage. Dass sie einen Kaiser und einen Papst dulden, das beweist eine unheimliche Courage, denn die kosten ihnen das Leben. Sie könnten ein bisschen Kleinholz machen. Ich bin eigentlich Seelsorger und nicht Holzhacker. Hier werden meine Gaben und Fähigkeiten missbraucht zu körperlicher Arbeit. Sie haben mich nicht predigen hören. Ich kann ein Regiment nur mit einer Ansprache so in Stimmung versetzen, dass es den Feind wie eine Hammelherd ansieht. Ihr Leben ist ihnen wie ein alter, verstunkener Fußlappen, den sie wegwerfen, in Gedanken an den Endsieg. Gott hat mir die Gabe der Sprachgewalt verliehen. Ich predige, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Ich möchte gar nicht, dass mir Hören und Sehen vergeht. Was tue ich da? Courage, ich habe mir oft gedacht, ob Sie mit Ihrem nüchternen Reden nicht nur eine warmherzige Natur verbergen. Auch Sie sind ein Mensch und brauchen Wärme. Wir kriegen das Zelt am besten warm, wenn wir genug Brennholz haben. Im Ernst, Courage, ich frage mich mitunter, wie es wäre, wenn wir unsere Beziehung ein wenig enger gestalten würden. Ich meine, nachdem uns der Wirbelsturm der Kriegszeiten so seltsam zusammengewirbelt hat. Ich denke, sie ist eng genug. Ich koche Ihnen das Essen und Sie betätigen sich und machen zum Beispiel Brennholz. Sie wissen, was ich mit enger meine. Das ist keine Beziehung mit Essen und Holzhacken und solchen niedrigen Bedürfnissen. Kommen Sie nicht mit dem Beil auf mich zu. Das wäre mir eine zu enge Beziehung. Was ist das? Kathrin! Was ist? Bist du überfallen worden auf dem Rückweg? Sie ist auf dem Rückweg überfallen worden. Ich hätte dich nie gehen lassen sollen. Schmeiß das Zeug weg! Schnell! Das ist nicht schlimm. Die Wund ist nur eine Fleischwund. Ich verbinde sie dir und in einer Woche ist sie geheilt. Sie sind schlimmer als die Tiere. Ich werfe Ihnen nichts vor. Daheim haben Sie nicht geschändet. Schuld sind die, wo Krieg anstiften. Sie kehren das Unterste zu Oberst in die Menschen. Hat dich der Schreiber nicht zurückbegleitet? Das kommt davon, dass du eine anständige Person bist. Da scheren sie sich nicht drum. Die Wund ist gar nicht tief, da bleibt nichts zurück. So, jetzt ist's verbunden. Kriech in den Wagen. Hoffentlich ist sie nicht verunstaltet. Eine Narbe wird bleiben. Auf den Frieden muss die nimmer warten. Die Sachen hat sie sich nicht nehmen lassen. Das ist der Krieg. Eine schöne Einnahmequelle. Jetzt begraben Sie den Feldhauptmann. Das ist ein historischer Augenblick. Mir ist ein historischer Augenblick, dass Sie meine Tochter übers Auge geschlagen haben. Die ist schon halb kaputt. Einen Mann kriegt sie nicht mehr und dabei ist so ein kindernah. Stumm ist sie nur wegen dem Krieg. Ein Soldat hat ihr als klein was in den Mund geschoppt. Den Schweizer Kass sehe ich nicht mehr und wo der Eilif ist, das weiß Gott. Der Krieg soll verflucht sein. Mutter Courage auf der Höhe ihrer geschäftlichen Laufbahn. Ich lass mir den Krieg von euch nicht madig machen. Es heißt, er vertilgt die Schwachen, aber die sind auch hin im Frieden. Nur der Krieg nährt seine Leute besser. Schon manchen sah ich sich abjagen in Eil nach einer Ruhestadt. Liegt er dann drin, mag er sich fragen, warum im Sorge eilen hat. Im selben Jahr fällt der Schwedenkönig Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen. Der Frieden droht Mutter Courages Geschäft zu ruinieren. Der Courage kühner Sohn vollbringt eine Heldentat zu viel und findet ein schimpfliches Ende. Frieden! Der Schwedenkönig ist gefallen! Was ist das für ein Geläut mitten in der Woche? Was schreien Sie? Sagen Sie mir nicht, dass Frieden ausgebrochen ist, wo ich eben neue Vorräte eingekauft habe. Ist's wahr? Frieden? Seit 3 Wochen heißt's. Wir haben's nur nicht erfahren. Marant Josef! Katrin! Friede! Zieh dein Schwarzes an, wir gehen in Gottesdienst. Das sind wir dem Schweizer Kass schuldig. Soll ich nicht mein geistliches Gewand anziehen? Erkundigen Sie sich erst genauer, bevor Sie sich zu erkennen geben als Antichrist. Ich bin froh über den Frieden, wenn ich auch ruiniert bin. Wenigstens 2 von den Kindern hätte ich also durchgebracht durch den Krieg. Jetzt werde ich meinen Eilif wiedersehen. Und wer kommt da die Lagergasse runter, wenn das nicht der Koch vom Feldhauptmann ist? Wen sehe ich? Den Feldprediger. Courage! Ein Besuch. Ich hab's doch versprochen, ich komme, sobald ich Zeit habe, zu einer kleinen Unterhaltung herüber. Jesus, der Koch vom Feldhauptmann, nach all die Jahr. Wo ist der Eilif, mein Ältester? Ist er noch nicht da? Er ist von mir weg und wollte auch zu Ihnen. Ich zieh mein geistliches Gewand an. Wartet. Da kann er jede Minute eintreffen. Katrin, der Eilif kommt! Hol ein Glas Branntwein für den Koch, Katrin! Gib ein bisschen Haar drüber und fertig, Herr Lamp ist kein Fremder. Sie will nicht heraus, sie macht sich nichts aus dem Frieden. Er hat zu lang auf sich warten lassen. Sie haben sie über das eine Auge geschlagen. Man sieht's schon kaum mehr, aber sie meint, die Leute stehen auf sie. Ja, der Krieg. Koch, Sie treffen mich im Unglück. Ich bin ruiniert. Was? Das ist aber Pech. Der Friede bricht mir den Hals. Ich habe auf den Feldprediger seinen Rat neulich noch Vorräte eingekauft und jetzt sitze ich auf meine Waren. Wie können Sie auf den Feldprediger hören? Na, er hat mir das Geschirr gewaschen und ziehen helfen. Der und ziehen? Er wird Ihnen schon auch ein paar von seinen Witzen erzählt haben, wie ich den kenne. Der hat eine ganz unsaubere Anschauung vom Weib. Er ist unsolid. Sind Sie solid? Wenn ich nix bin, ich bin solid. Prost. Das ist nix solid. Ich habe nur einen gehabt, Gott sei Dank, wo solid war. Er hat die Decken von den Kindern verkauft im Frühjahr und meine Mundharmonika hat er unchristlich gefunden. Ich finde, Sie empfehlen sich nicht, wenn Sie eingestehen, Sie sind solid. Wir reden später darüber weiter. Es ist noch gut, das geistliche Gewand. Nur ein paar Motten waren drin. Ich sehe nur nicht, wozu Sie sich die Mühe machen. Sie werden doch nicht wieder eingestellt. Wen sollten Sie jetzt anfeuern, dass er seinen Sold ehrlich verdient und sein Leben in die Schand schlägt? Ich habe überhaupt mit Ihnen noch ein Hühnchen zu rupfen, weil Sie der Dame mit seinem Einkauf von überflüssigen Waren geraten haben. Unter der Angabe, der Krieg geht ewig. Ich möchte wissen, was Sie das angeht. Weil es gewissenlos ist, sowas. Wie können Sie sich in die Geschäftsordnung von anderen Leuten einmischen? Mit ungewünschten Ratschlägen. Wer mischt sich ein? Courage. Ich habe nicht gewusst, dass Sie eine so enge Freundin von dem Herrn sind und ihm Rechenschaft schuldig sind. Regen Sie sich nicht auf. Der Koch sagt nur seine Privatmeinung. Und Sie können nicht leugnen, dass Ihr Krieg eine Niete war. Sie sollten sich nicht am Frieden versündigen, Courage. Sie sind eine Hyäne des Schlachtfelds. Was bin ich? Wenn Sie meine Freundin beleidigen, kriegen Sie es mit mir zu tun. Mit Ihnen rede ich nicht. Sie haben mir zu durchsichtige Absichten. Courage, wenn ich Sie den Frieden entgegennehmen sehe wie ein altes, verrotztes Sacktuch mit Daumen und Zeigefinger, dann empöre ich mich menschlich, denn dann sehe ich, Sie wollen keinen Frieden, sondern Krieg, weil Sie Gewinne machen. Ich verbitte mir jedenfalls die Hyäne. Wir sind geschiedene Leute. Aha, In der Lage können Sie jetzt nichts Besseres mehr tun, als gewisse Waren schnell losschlagen, vor die Preise ins Aschgraue sinken. Ziehen Sie sich an, gehen Sie los, verlieren Sie keine Minute. Das ist ein ganz vernünftiger Rat. Ich glaube, ich mach's. Weil der Koch es sagt. Warum haben Sie es nicht gesagt? Er hat recht, ich gehe besser auf den Markt. Einen für mich, Feldprediger. Wenn Sie nicht das Maul halten, ermorde ich Sie. Ob sich das passt oder nicht. Wenn Sie nicht ein so gottloser Lump geworden wären, könnten Sie jetzt im Frieden leicht wieder zu einem Pfarrhaus kommen. Köche wird man nicht brauchen, zum Kochen ist nichts da, aber geglaubt wird immer noch. Da hat sich nichts verändert. Herr Lamp, ich muss Sie bitten, mich hier nicht hinauszudrängeln. Seit ich verlumpt bin, bin ich ein besserer Mensch geworden. Ich könnte Ihnen nicht mehr predigen. Gottes Mühlen mal langsam. Ich hab halt kein Glück. Ich sag, wie es ist. Ich habe auf eine warme Mahlzeit gehofft. Ich bin ausgehungert. Feldprediger, mir hängt der Frieden schon zum Hals heraus. Ich wollte, ich könnte dem Feldhauptmann, wo Gott weiß, wo ist, wieder einen fetten Kabaun braten in Senfsauce mit ein bisschen gelbe Rüben. Rotkohl zum Kabaun, Rotkohl. Das ist richtig, aber er hat gelbe Rüben wollen. Er hat nichts verstanden. Sie haben es immer wacker mitgefressen. Mit Widerwillen. Jedenfalls müssen Sie zugeben, dass das noch Zeiten waren. Das würde ich eventuell zugeben. Nachdem Sie eine Hyäne geheißen haben, sind's für Sie hier keine Zeiten mehr. Was stieren Sie denn? Der Eilif. Gefesselt. Und kalkweiß. Was ist denn mit dir los? Wo ist die Mutter? In der Stadt. Ich habe gehört, sie ist am Ort. Sie haben erlaubt, dass ich sie noch besuchen darf. Wo führt ihr ihn denn hin? Nicht zum Guten. Was hat er angestellt? Bei einem Bauern ist er eingebrochen. Die Frau ist hin. Wie hast du das machen können? Ich habe nichts anderes gemacht als vorher auch. Aber im Frieden? Halt das Maul. Kann ich mich hinsetzen, bis sie kommt? Wir haben keine Zeit. Im Krieg haben sie ihn dafür geehrt. Zur Rechten vom Feldhauptmann ist er gesessen. Da war es Kühnheit. Könnte man nicht mit dem Profus reden? Das nutzt nichts. Einem Bauern sein Vieh nehmen, was wäre daran kühn? Das war eine Dummheit. Wenn ich dumm gewesen wäre, dann wäre ich verhungert, du Klugscheißer. Weil du klug warst, kommt dir der Kopf herunter. Wir müssen wenigstens die Kathrin herausholen. Lass sie drin. Gib mir lieber einen Schluck Schnaps. Zudem hat's keine Zeit. Komm. Und was sollen wir deiner Mutter ausrichten? Sag ihr, es war nichts anderes. Sag ihr, es war dasselbe. Oder sag ihr gar nichts. Ich gehe mit dir deinen schweren Weg. Ich brauch keinen Pfaffen. Das weißt du doch nicht. Ich werde dir doch sagen müssen. Sie wird ihn noch sehen wollen. Sagen Sie ihr lieber nichts. Höchstens, er war da und kommt wieder. Vielleicht morgen. Inzwischen bin ich zurück und kann es ihr beibringen. Holla, wollen Sie nicht rauskommen? Ich verstehe, dass Sie vom Frieden verkrochen haben. Ich möchte es auch. Ich bin der Koch vom Feldhauptmann. Erinnern Sie sich an mich? Ich frage mich, ob Sie ein bisschen was zu essen hätten, bis Ihre Mutter zurückkommt. Ich hätte gerade Lust auf einen Speck oder auch Brot, nur wegen der Langeweile. Hat die einen Deckel über den Kopf? Koch, der Frieden ist schon wieder aus. Schon seit 3 Tagen ist wieder Krieg. Ich hab's Zeug noch nicht losgeschlagen gehabt, wie ich's erfahren hab. Wir müssen gleich weg mit dem Wagen. Kathrin, packen! Warum sind Sie betreten? Was ist los? Nix. Doch, es ist was. Ich sehe es Ihnen an. Weil wieder Krieg ist wahrscheinlich. Jetzt kann ich bis morgen Abend warten, bis ich irgendetwas Warmes in den Magen krieg. Das ist gelogen, Koch. Der Eilif war da. Er hat nur gleich wieder weg müssen. War er da? Da werden wir ihn auf dem Marsch sehen. Ich ziehe mit die Unsern jetzt. Wie sieht er aus? Wie immer. Hat er was von seinen Heldentaten berichtet? Eine hat er, höre ich, noch einmal wiederholt. Sie erzählen es mir später. Wir müssen fort. Ich schlage Ihnen vor, wo ist der Feldprediger? In die Stadt, mit dem Eilif. Dann kommen Sie ein Stückchen mit, Lamp. Ich brauche eine Hilfe. Ich sag nicht nein. Ein kurzer Friede war's und schon geht's weiter. Schon 16 Jahre dauert nun der große Glaubenskrieg. Über die Hälfte seiner Bewohner hat Deutschland eingebüßt. Gewaltige Seuchen töten, was die Metzeleien übrig gelassen haben. In den ehemals blühenden Landstrichen wütet der Hunger. Wölfe durchstreifen die niedergebrannten Städte. Im Herbst 1634 begegnen wir Mutter Courage im deutschen Fichtelgebirge. Abseits der Heerstraße, auf der die schwedischen Heere ziehen. Der Winter in diesem Jahr kommt früh und ist streng. Die Geschäfte gehen schlecht, sodass nur Betteln übrig bleibt. Der Koch bekommt einen Brief aus Utrecht und wird verabschiedet. Es ist alles dunkel. Noch niemand auf. Aber ein Pfarrhaus. Und zum Glockenläuten muss er aus den Federn kriechen. Dann hat er eine warme Suppe. Wenn der Pfaff hat, gibt er nichts. Vielleicht, wenn wir singen? Ich habe einen Brief aus Utrecht, dass meine Mutter an der Cholera gestorben ist. Und das Wirtshaus gehört mir. Da ist der Brief, wenn du es nicht glaubst. Lamp, ich bin das Herumziehen auch müde. Ich komme mir vor wie ein Schlachterhund, zieht's Fleisch für die Kunden und kriegt nichts davon ab. Ich habe nichts mehr zu verkaufen und die Leute haben nichts, das nichts zu zahlen. Im Pommerschen sollen die Dörfler schon die jüngeren Kinder aufgegessen haben und Nonnen haben sie bei Raubüberfällen erwischt. Die Welt stirbt aus. Manchmal sehe ich mich schon durch die Hölle fahren mit meinem Planwagen und Pech verkaufen. Wir könnten das Wirtshaus aufmachen. Anna, überleg dir's. Ich muss mit der Katrin reden. Katrin! Katrin, ich muss dir was mitteilen. Der Koch und ich wollen nach Utrecht. Er hat eine Wirtschaft dort geerbt. Da hättest du einen festen Punkt und könntest Bekanntschaften machen. Ich vertrage mich mit dem Koch und du hast deine Bettstadt. Das passt dir, wie? Auf der Straße ist kein Leben auf die Dauer. Anna, ich möchte ein Wort mit dir allein haben. Geh in den Wagen zurück, Katrin. Ich habe dich unterbrochen, weil das ist ein Missverständnis von deiner Seite, sehe ich. Ich habe gedacht, das müsste ich nicht eigens sagen, weil es klar ist. Aber wenn nicht, muss ich dir's sagen. Dass du die mitnimmst, davon kann keine Rede sein. Ich glaube, du verstehst mich. Du meinst, ich soll die Katrin zurücklassen? Die Katrin kann den Wagen behalten. Ich habe mir gedacht, sie kann in Utrecht einen Mann finden. Dass ich nicht lache. Ich soll dir einen Mann finden, stumm und die Narb dazu. Schreit nicht so laut. Was ist, leise oder laut. Das ist auch ein Grund, warum ich sie nicht in der Wirtschaft haben kann. Die Gäste wollen sowas nicht immer vor Augen haben. Halt's Maul. Ich sag nicht, was du sagst, ist unvernünftig, aber war es dein letztes Wort? Wir haben uns gut verstanden. Mein letztes. Überleg's dir. Ich brauch nichts zu überlegen, ich lasse nicht hier. Das wäre recht unvernünftig. Und jetzt müssen wir hinauf, sonst ist das auch nichts hier. Und wir haben umsonst in der Kälte gesungen. Ich hol die Katrin. Lieber steck oben was für sie ein. Wenn wir zu dritt anrücken, kriegen sie einen Schreck. Katrin! Bleib stehen, Katrin! Wo willst du hin mit dem Bündel? Bist du von Gott und allen guten Geistern verlassen? Ihre Sachen hat sie gepackt. Hast du zugehört? Ich habe ihm gesagt, dass es nichts wird aus Utrecht, seinem dreckigen Wirtshaus. Was sollen wir dort? Du und ich, wir passen in kein Wirtshaus. In dem Krieg ist noch allerhand für uns drin. Glaub nicht, dass ich ihm deinetwegen den Laufpass gegeben habe. Es war der Wagen darum. Ich trenne mich noch nicht vom Wagen, wo ich gewohnt bin. Dem Koch sein Zeug legen wir heraus, dass er es findet, der dumme Mensch. So, der ist draußen aus unserem Geschäft und ein anderer kommt mir nicht mehr rein. Jetzt machen wir beide weiter. Der Winter geht auch rum wie alle anderen. Spann dich ein, es könnte Schnee geben. Januar 1636. Die kaiserlichen Truppen bedrohen die evangelische Stadt Halle. Der Stein beginnt zu reden. Mutter Courage verliert ihre Tochter und zieht allein weiter. Der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Ich will keinen Lärm haben. Wer schreit, dem haut den Spieß hinauf. Aber wir müssen sie herausklopfen, wenn wir einen Führer haben wollen. Das ist kein unnatürlicher Lärm, klopfen. Da kann eine Kuh sich an die Stallwand wälzen. Ist was? Da ist auch noch eine. Seid ihr alles, was hier wohnt? Das ist unser Sohn. Und das ist eine Stumme. Ihre Mutter ist in der Stadt einkaufen. Für ihren Warenhandel, weil viele fliehen und billig verkaufen. Es sind fahrende Leute, Marketender. Ich ermahne euch, dass ihr euch ruhig verhaltet. Sonst beim geringsten Lärm gibt's den Spieß über die Rübe. Und ich brauche einen, der uns den Pfad zeigt, wo auf die Stadt führt. Du, komm her. Ich weiß keinen Pfad nicht. Er weiß keinen Pfad nicht. Gib ihm den Spieß in die Seite. Ich tu's nicht ums Leben. Ich weiß, was mir klug wird. Zwei Kühe und ein Ochs. Hör zu, wenn du keine Vernunft annimmst, säbel ich das Vieh nieder. Nicht das Vieh. Herr Hauptmann, verschont unser Vieh, wir möchten sonst verhungern. Es ist hin, wenn er halsstarrig bleibt. Ich tu's. Schönen Dank, Herr Hauptmann, dass Sie uns verschont haben. In Ewigkeit, Armer. Ich möchte wissen, was die vorhaben. Nichts Gutes. Vielleicht sind's nur Kundschafter. Was willst du? Sehen, ob die allein sind. Im Gehölz bewegt sich's. Da sind auch Gepanzerte in der Lichtung. Und eine Kanone. Das ist mehr als ein Regiment. Gnade Gott der Stadt und allen, wo drin sind. Ist Licht in der Stadt? Nix, da schlafen sie jetzt. Wenn die eindringen, stechen sie alles nieder. Der Wachtposten wird's rechtzeitig entdecken. Den Wachtposten im Turm oben auf dem Hang müssen sie hingemacht haben. Sonst hätte der ins Horn gestoßen. Wir können nicht hinunterlaufen in der Nacht. Wir könnten nicht einmal ein Zeichen geben. Bet, armes Tier. Bet, wir können nichts machen gegen das Blutvergießen. Wenn du schon nicht reden kannst, kannst doch beten. Er hört dich, wenn dich keiner hört. Ich helfe dir. Vater unser, der du bist im Himmel, hör unser Gebet. Lass die Stadt nicht umkommen, mit alle, wo drinnen sind und schlummern und ahnen nichts. Erweck sie, dass sie aufstehen und gehen auf die Mauer und sehen, wie sie auf sie kommen mit Spießen und Kanonen in der Nacht über die Wiesen hinunter vom Hang. Beschirm unsere Mutter, mach, dass der Wächter nicht schläft, sondern aufwacht, sonst ist es zu spät. Unserem Schwager steh auch bei. Er ist drinnen mit seinen vier Kindern. Lass sie nicht umkommen, sie sind unschuldig und wissen von nichts. Eins ist unter zwei und älteste sieben. Vater unser, hör uns. Denn nur du kannst helfen. Wir möchten zugrund gehen. Warum? Wir sind schwach. Wir haben keine Spieß und nichts und können uns nichts trauen und sind in deiner Hand mit unserem Vieh und dem ganzen Hof. Und so auch die Stadt. Sie ist auch in deiner Hand und der Feind ist vor der Mauer mit großer Macht. Jesus, was macht die? Die hat den Verstand verloren. Ach, sie unterstellen. Sie bringt sie zu Unglück. Hör auf, der Stell auf mich schlagen, du Klüppel! Hast du denn kein Mitleid? Hast gar kein Herz? Hin sind wir, wenn sie auf uns kommen. Euch zerhack ich. Herr Offizier, wir sind unschuldig. Wir können nichts dafür. Sie hat sich raufgeschlichen. Eine Fremde. Wo ist die Leiter? Oben. Ich befehle dir, schmeiß die Trommel runter. Lang dürft sie nicht mehr fortgehen. Das müssen sie hören in der Stadt. Wir müssen einen Lärm mit irgendwas machen, wo größer ist als die Trommeln. Mit was können wir einen Lärm machen? Wir dürfen doch keinen Lärm machen. Einen unschuldigen Dummkopf. Einen nicht kriegerischen. Ich könnte mit der Axt Holz hacken. Ja, hack. Hack mehr. Mehr. Du hackst um dein Leben. Zu schwach. Hack du auch. Ich habe nur eine Axt. Wir müssen den Hof anzünden. Ausräuchern müssen wir sie. Das nützt nichts, Herr Hauptmann. Wenn Sie in der Stadt Feuer sehen, wissen Sie alles. Sie lacht uns aus. Schau. Ich halte es nicht aus. Ich schieße herunter und wenn alles hin ist, holt die Kugelbüchse. Hör auf, du Vieh! Sie können in der Stadt drin noch nichts gehört haben, sonst möchten wir ihr Geschütz hören. Sie hören dich gar nicht. Und jetzt schießen wir dich ab. Ein letztes Mal. Wirf die Trommel herunter. Schlag weiter, sonst sind alle hin. Schlag weiter, schlag weiter. Schlag sie nicht in den Rücken. Gottes Willen, sie schlagen ihn tot. Christ hat Schaum vor dem Mund. Fähnrich, wir kommen vors Kriegsgericht. Steh auf, steh auf. Zum allerletzten Mal. Hör auf, mich schlagen! Gebt Feuer! Schluss ist mit dem Lärm. Sie hat's geschafft. Sie hätten ihr nichts von den Kindern von ihrem Schwager sagen sollen. Wenn sie nicht in die Stadt gegangen wären, ihren Schnitt machen, wäre es vielleicht nicht passiert. Jetzt schlaft sie. Sie schlaft nicht. Sie müssen es einsehen. Es ist hinüber. Ja. Haben Sie denn niemand sonst, wo Sie hingehen können? Doch. Einen. Den Eilif. Den müssen Sie finden. Für die da sorgen wir, dass sie ordentlich begraben wird. Wir können uns ganz beruhigt sein. Da haben Sie Geld für die Auslagen. Eilen Sie sich. Hoffentlich ziehe ich den Wagen allein. Es wird schon gehen. Es ist nicht viel drinnen. muss wieder in Handel kommen. Nehmt's mich mit! Sie hörten Mutter Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht. Die Rollen und ihre Sprecher waren Mutter Courage, Lia Dulitzkaya, Katrin, Elisabeth, Danielka, Eilif, Wolfgang Gasser, Schweizer Käse, Kurt Sobotka. In weiteren Rollen Guido Wieland, Karl Krittel, Emmerich Schrenk, Ossi Kollmann, Erwin Groß, Karl Schuster, Isolde Rechtenwald, Alfred Traxler, Walter Gellert, Mario Kranz, Heinz Grohmann, Elisabeth Stiepel, Christian Futterknecht und Michael Herbe. Regie in dieser Produktion des Österreichischen Rundfunks aus dem Jahr 1972 führte Edwin Zwonek.